Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop. Bei den Golden Globes hat Netflix also ganz gut abgeschnitten. Nicht nur mit der Serie, auch mit der eigentlichen Kinoware. Die britische Netflix-Serie Black Mirror über die unheilige Verbindung von Technik, Medien und Gesellschaft, die hat auch schon den ein oder anderen Preis gewonnen, aber keinen Golden Globe. Die geht jetzt in die 5. Staffel. Die Wartezeit bis zum Streaming-Start, die wird mit einem interaktiven Film verkürzt. Black Mirror Bandersnatch, da kann der Zuschauer den Handlungsverlauf um einen jungen Programmierer, der sich in Paranoia und Wahn verläuft, mitbestimmen. Also das ist so eine Art Mischung aus Film und Game. Mit dabei übrigens der Freddie Mercury-Darsteller Rami Malek, der letzte Nacht den Globe gewonnen hat. Ja, ob das hier nun auch preisverdächtig ist, weiß Hartwig Tegler. Steffen kommt verschlafen in die Küche, nachdem er am 9. Juli 1984, ja, von Frankie Goes to Hollywood via Radiowecker aus dem Schlaf geholt wurde. Triffst du dich mit diesen Computerleuten? Ja. Mr. Tucker sagt, ich könnte Ihnen meine Bandersnatch-Demo vorführen. Steffen schreibt an einem interaktiven Videospiel. Du entscheidest selbst, was die Figur macht. Klingt spannend, meint der Vater, um dann allerdings eine andere Option auf den Tisch zu bringen. Wie wär's, wenn du jetzt erstmal entscheidest, was du frühstücken willst, hm? Der Vater hält zwei Sorten Frühstücksflocken bereit. Das Bild stoppt und wir müssen, damit die Bandersnatch-Folge der Anthologieserie Black Mirror weiterläuft, per Mausklick oder Taste auf der Fernbedienung entscheiden, welche Steffen ist. Es wird noch schwerwiegendere, dramatischere Entscheidungen geben. Die verschiedenen Möglichkeiten erscheinen auf dem Bildschirm, aber man hat nur begrenzt Zeit. Der Film, den wir jetzt sehen, ist also konstruiert wie das Spiel, das Steffen, gespielt von Fiona Whitehead, bekannt aus Christopher Nolans Dunkirk, programmiert. Später, immer noch 1984. Mit wem redest du da? Schickt auf einem der Erzählpfade im Netflix-Film. Das wird sich verrückt anhören. Netflix eine Nachricht an Steffen. Ich werde von jemandem aus der Zukunft kontrolliert. Dass der Streaming-Dienst ihn manipuliert. Wow, welch Selbstironie. Soll ich Dr. Haynes anrufen? Ja, bitte. Und wieder später in einer anderen Erzähloption entwickelt eine Programmiererin heute das Spiel von 1984 für Netflix neu und dreht dabei ziemlich durch. Und manchmal, wenn wir beispielsweise entscheiden, ob Steffen, der sich beim Programmieren in den Sackgassen seiner Realitätswahrnehmung weiter verliert, vergiss deinen Tee nicht. Ob er eine Tasse Tee auf seine Tastatur kippt oder seinem Vater den Kristallaschenbecher auf den Kopf schlägt, manchmal war's das dann. Ende des Films. Aber nicht wirklich, denn es geht zurück zum Anfang. Kurzzusammenfassung und dann zur Stelle im Erzählpfad, an dem wir eine Entscheidung treffen müssen. Ich war mir nicht sicher, ob das wirklich passiert ist. Und wir drehen uns weiter in dem Erzählstrudel einer 40- oder 90-Minuten-Version von Bandersnatch, je nachdem, welche Entscheidung wir getroffen haben. Mit dieser interaktiven Folge, das Gesamtmaterial soll 5 Stunden lang sein, hat Black Mirror-Autor Charlie Brooker für Netflix einen innovativen Meilenstein geschaffen, überschlagen sich die Rezensenten. Nun ja, zumindest ein Teil von ihnen. Was ist jetzt? Ich habe den Pfad noch nicht programmiert. Viele Pfade also. Was aber, wenn wir einmal das Gejubel über das irrwitzig spannende interaktive Filmexperiment einfach zurückstellen. Zu konstatieren ist, dass es eben doch keine eigene Geschichte, die wir konstruieren, ist, sondern wir folgen nur den Pfaden, die Autor Charlie Brooker geschrieben hat. Das war's dann mit unserer interaktiven Entscheidung. Semi-philosophisches Geschnatter gibt's dann als Zugabe. Und wie ein Pfad endet, ist unwichtig. Es sind unsere Entscheidungen entlang des Pfades, die das Ganze beeinflussen. Von Matrix über Christopher Nolans Inception bis zu Hans-Christian Schmieds Film 23 ist die Frage, wie weit wir ein selbst- oder fremdbestimmtes Leben führen, die klassische im Science-Fiction-Film. Was ist Realität, was Fiktion? Solche Fragen stellt sich auch der IT-Sicherheitsspezialist Elliot in der Serie Mr. Robot. Steffen aus Bandersnatch scheint wie eine Zwillingsfigur zu Elliot. Und genauso verstörend, genauso intensiv wie Rami Malek den Mr. Robot spielt, wirkt Steffen. Ein toller, berührender Charakter. Bis der Film wieder mal stoppt, damit wir irgendeine Option wählen. Und weg ist das Gefühl von Empathie. Mit der Konsequenz, dass uns der junge, verzweifelte Programmierer in Black Mirror, Bandersnatch, schnell vollkommen egal ist. Und ob wir nun auf diesem oder jenem Weg zu seinem Ende kommen oder ihm das Ende bereiten, was soll's. Die ganze Lobhudelei über Interaktivität will einfach nicht den Geschmack von heißer Luft loswerden.